Deutschlandfunk Kultur Tonart. Zurück in die 60er. Da sorgte Booker T. Jones mit seiner Band als Booker T. and the MGs für den Sound des Plattenlabels Stax. Das war die Hausband dieses Labels. Stax pflegte mit ihnen einen relativ einfachen, nicht besonders polierten Sound mit ordentlich Bläsereinsatz. So auch als Gegensatz zum scheinenden Motown-Sound. Und Booker T. prägte diesen Sound eben mit. Heute wird Booker T. Jones 75 Jahre alt. Götz Steger hat sich Green Onions noch einmal vorgenommen. Den unvergessenen Rhythm and Blues Evergreen von Booker T. and the MGs. Eine Studio-Session in Memphis im Frühjahr 1962. Die angeheuerten Musiker haben aufgebaut und vertreiben sich das Warten auf den Sänger mit einer kleinen Session zum Warmspielen. Billy Lee Riley, der, auf den man wartete, kam immerhin aus dem Hause Sun Records, also quasi ein Elvis-Kollege. Aber besagte Session sollte die Aufmerksamkeit nachhaltig von ihm abwenden. Was spielte sich da also ab? Der 17-jährige Allround-Musiker Booker T. Jones hatte durch sein Orgelspiel in der Kirche ein Renommee. Er saß hier an der Hammond-Orgel Marke M3, ein seltenes Modell mit einem eigenen sonoren Sound und infizierte die Kollegen mit diesem Riff. Ein markiges Blues-Riff, bestehend aus drei Tönen, das ist die linke Hand, die rechte kommt dazu. Und der Drummer Al Jackson Jr. tritt hier schon mal die Offbeats mit der Hi-Hat und wird gleich einen denkbar simplen, aber effektiven Groove dazu spielen mit durchgehenden Beckenschlägen und Bassdrum und Snare abwechseln. Das ist der Gitarrist Steve Cropper, der markant immer eine Synkope reinhaut. Inzwischen ist der Bassist Louis Jackson auch eingestiegen und alle spielen dieses Riff zusammen und wechseln dem Blues-Schema folgend die Tonart und gehen aber auch wieder zurück. Und hier kommt die dritte Stufe. Insgesamt sind das 12 Takte, üblicherweise in einem Blues-Schema wie diesem hier. Hier im nächsten Durchgang werden die Rollen ein bisschen anders verteilt. Die Gitarre spielt das Riff, die Orgel spielt Melodietöne darüber. Aber das Wesentliche ist gesagt. Der Songanfang von Green Onions mit dem swingenden Dreiton-Orgelriff und dem schneidenden Gitarrenstaccato. Verheißungsvoll und gefährlich, wie die Riffs des Chicago Blues oder zwei Jahre später von britischen Bands wie den Stones. Jedenfalls war Jim Stewart, Chef des legendären Memphis Soul Label Stax Records, im Studio zugegen und ließ das Band mitlaufen. Eine Single sollte daraus werden. Die Band hieß jetzt Booker T. and the MGs. Green Onions war zunächst die B-Seite zu dem unterkühlten Slow Blues Behave Yourself. DJs in den Soul- und R&B-Radiostationen waren allerdings anderer Meinung und spielten die B-Seite rauf und runter. Stax Records hörte die Signale und brachte die Single neu heraus, diesmal mit Green Onions als A-Seite. Booker T. Jones war als Kind schon ein musikalisches Multitalent. Er spielte außer Klavier und Orgel auch Oboe, Posaune, Kontrabass, Tuba und Saxophon, wie auf der allerersten Aufnahme, auf der er zu hören war. Der Song "'Cause I Love You" von Rufus and Carla Thomas mit Booker T.'s markantem Baritonsaxophon. 16 Jahre war er damals alt. Bis auf den Bassisten Louis Steinberg, an dessen Stelle 1965 Donald Duck Dunn trat, blieb die Besetzung bis Anfang der 70er bestehen. Sie war die Basis der Stax Houseband, die auf Hunderten von Soul-Klassikern zu hören waren, von Wilson Pickett, Otis Redding bis hin zu Sam & Dave oder Bill Withers. Booker T und die MGs traten auf dem legendären Monterey Pop Festival auf, coverten als Beatles-Verehrer fast das ganze Abbey Road-Album. Vor allem aber waren Booker T und die MGs eine der ersten Bands, in denen schwarze und weiße Musiker zusammenspielten. Green Onions wurde über die Jahrzehnte immer wieder als Soundtrack für Filme eingesetzt oder gesampelt und gehört zur DNA US-amerikanischer Popkultur. Und ist natürlich auch ein toller Song, auch als Instrumentalversion. Den Jüngeren muss man wahrscheinlich später nochmal erklären, was das mit diesen A- und den B-Seiten auf sich hat. Aber wir Älteren wissen natürlich. Vinyl hat nun mal zwei Seiten. Und es sieht ja gerade so aus, als wenn uns Vinyl eventuell länger erhalten bleibt als zum Beispiel die CD.